Yetişen. Guten Tag, ich bin Nuran Afci. Ich bin die Dienstabendärztin auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, danke schön. Wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie Ihre Fragen, können Sie Fragen stellen. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen stellen. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Paul Müller. Paul Müller. Herr Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 69 Jahre alt. 69. Und wann genau sind Sie geboren? Am 18.09.53. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Rheine. Rheine. In welcher Straße wohnen Sie? Und welche Hausnummer? Ach so, in welcher Straße? Ich wohne in der Felsenstraße 17. Wie bitte? Welche Straße? Sie Felsenstraße 17. Felsenstraße. Mhm. Und Hausnummer? 17. 17. Okay. Und wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,74 Meter groß. Ja. Und ich wiege 83 Kilo. 83 Kilo. Okay. Sind Sie, Herr Müller, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja, klar. Mhm. Und haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Kinder und sogar schon ein Enkelkind. Oh, sehr gut. Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin jetzt zum Glück Rentner, ne? Was haben Sie früher gemacht? Ich habe als Rentner in der, als Angestellter in der Verwaltung gearbeitet. Herr Müller, was führt Sie zu uns? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe so eine ganz unangenehme, schmerzhafte Stelle an meinem Bein. Und zwar also am, so innen am Knöchel auf der rechten Seite, am rechten Bein. Und ja, da ist schon seit vielen Monaten immer mal so eine kleine offene Stelle. Aber das wird jetzt irgendwie immer größer. Und mit Herr Müller, könnten Sie bitte sagen, wo die Schmerzen am stärksten sind? Naja, also innen am Knöchel, da wo diese offene Stelle ist, da tut das weh. Und jetzt läuft mit einmal da auch so komische braune Flüssigkeit raus. Das finde ich jetzt. Offene Wunde? Eine offene Wunde, ja. Hm. Die habe ich halt schon ganz lange, aber... Seit wann haben Sie diese Wunde? Ach, die habe ich schon, ja, schon 9 Monate, ein Dreivierteljahr habe ich die schon. Aber jetzt ist es mit einmal schlechter und größer geworden. Im rechten Bein? Am rechten Bein, ja, am Knöchel innen. Okay. Und haben Sie Blutung in dieser Wunde? Nee, geblutet hat das eigentlich nie. Aber und das war auch, ja, das war immer nur so ein bisschen feucht, aber jetzt läuft da richtig Flüssigkeit raus. Jetzt habe ich gedacht, ich muss da doch mal zu Ihnen kommen. Ist es eitrig? Na, ich glaube nicht. Nee, da ist kein so gelber Belag drauf. Aber da läuft jetzt halt so Flüssigkeit raus. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nee, das habe ich eigentlich nicht, nein. Haben Sie irgendwelche begleitende Symptome, von denen ich wissen sollte? Naja, also die Schmerzen, die strahlen halt so ein bisschen aus und das Bein wird irgendwie auch dicker und fühlt sich so ein bisschen gespannt an. Und die Haut, ja, jetzt so in den letzten Tagen hat sich die Haut auch ein bisschen dunkel verfärbt. Das sieht irgendwie nicht mehr gut aus. Haut, ja, also Sie haben Hautverfärbung. Ja, da unten an dem rechten Unterschenkel halt, ne? Sonst nicht, nur da an dem rechten Bein. Ja, nur am rechten Bein Ja. Unterschenkel. Ja. Und haben Sie auch Schmerzen? Ja, natürlich tut das auch weh. Und am Anfang war das nicht so schmerzhaft, aber jetzt tut es schon richtig weh. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich muss mal jetzt was tun. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn ein sehr leichter Schmerz ist, 10 unerträglicher Schmerz? Ah, soll ich sagen, so in der Mitte vielleicht, so bei 5, ne? Das sind schon ordentlich Schmerzen, ja. Und hatten Sie früher solche Beschwerden? Ja, diese Wunde zum ersten Also früher hatte ich noch nie so eine offene Stelle. Deswegen habe ich auch gedacht, es heilt auch wieder zu, aber hat es eben nicht gemacht. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Ja, also mit dem Stuhlgang hin und wieder muss ich da mal so ein bisschen nachhelfen. Dann bin ich ein bisschen verstopft. Aber sonst geht das eigentlich alles noch. Ja, Sie haben Verstopfung. Ja. Haben Sie leiden Sie unter Schlafstörungen, Schlaflosigkeit? Ja, so besonders gut kann ich nicht schlafen. Und jetzt die letzten Tage ist es tatsächlich auch noch schlechter geworden, weil das jetzt auch noch das Bein irgendwie wehtut und ich nicht mehr so richtig weiß, wie ich liegen soll. Aber ich schlafe, glaube ich, auch schlecht, weil ich mich auch immer zwischendurch um meine Frau kümmern muss. Die ist ein bisschen hilfsbedürftig und wenn die dann nachts irgendwie Hilfe braucht, muss ich mich immer um sie kümmern. Da muss ich auch schon mal zwischendurch aufstehen. Deswegen ist meine Nachtruhe sowieso ein bisschen gestört. Ja, ich verstehe, Herr Müller. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, also ich habe ein bisschen hohen Blutdruck, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Und Ja. dann habe ich halt ein Nehmen Sie Hörgerät. irgendwelche Ja? Medikamente gegen Bluthochdruck? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was wogegen ist. Ich nehme Sufenopril, dann nehme ich eine morgens und abends, dann nehme ich HCT25, eine morgens und Aspirin nehme ich noch. Könnten Sie bitte wiederholen? Supernovil, eine morgens und eine abends. Genau. In welcher Dosierung nehmen Sie diese Ich Medikamente? meine, da steht Sufenopril 5 drauf. 5 mg. Sie haben noch etwas gesagt. HCT25 habe ich auch noch. HCT25. Eine morgens. Und dann nehme ich noch Aspirin 100 einmal am Tag. Nehmen Sie Aspirin morgens oder abends? Mittags tatsächlich. Und leiden Sie noch irgendwelche andere Erkrankungen? Ja, ich habe also häufiger mal Probleme mit den Ohren. Und zwar trage ich ein Hörgerät und da habe ich jetzt immer wieder mal so Mittelohrentzündungen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehabt. Das ist ein bisschen unangenehm. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nee, eine Operation hatte ich wirklich noch nie, nein. Und? Aber vor 5 Jahren, da war ich mal beim Arzt, da durfte ich aber auch wieder nach Hause gehen. Da hatte ich eine Thrombose in dem rechten Bein. Im rechten Bein? Thrombose? Mhm. Da musste ich dann für eine Zeit lang so einen Strumpf tragen und Heparin erst spritzen und sowas, aber das ist schon so lange her, jetzt, da muss ich jetzt nichts mehr tun. Sie sind behandelt. Ja, damals bin ich behandelt worden, ja. Ja. Und haben Sie, reagieren Sie allergisch irgendwelche Medikamente? Oh. Ja, bei Allergien, da muss ich ganz doll aufpassen. Ich darf überhaupt keinen Fisch und also keine Meeresfrüchte essen, also keine Muscheln, keine Krabben, da darf nirgendwo was drin sein. Da kriege ich also Luftnot und das ganze Gesicht schwillt an und das muss ich wirklich dringend vermeiden. Sie haben, Sie reagieren allergisch auf Fisch und Meeresfrüchte, also alle Meeresfrüchte, alles Getier, was im Meer lebt. Und sind Sie gegen Coronavirus und Kinder? Auf alle Fälle, ja, ja, klar, gegen Corona bin ich geimpft. Und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, nein, nein, nein. Ich kümmere mich ja um meine Frau, die sitzt im Rollstuhl und da können wir gar nicht verreisen. Okay, rauchen Sie, Herr Müller? Na, seit 18 Jahren rauche ich nicht mehr. Das ist ja so gut wie nicht mehr, ne? Also früher habe ich ja schon ordentlich geraucht. Aber jetzt will ich schon lange nicht mehr. Sie haben gut entschieden. Früher, wie lange haben Sie geraucht? Ach, eigentlich so mein ganzes Erwachsenenalter. Ja, bis kurz vor der Rente oder ja, ein paar Jahre habe ich vorher aufgehört. Also 30 Jahre waren das wohl. 30 Jahre. Mhm. Und wie viel haben Sie am Tag geraucht? Ja, da habe ich schon eine Packung am Tag, habe ich schon geraucht, ja. Trinken Sie Alkohol, Herr Müller? Ja, gelegentlich mal ein Bier, das kann man ja eigentlich nicht als Alkohol bezeichnen. Sie trinken Bier? Ich trinke hin und wieder ein Bier, ja. Auch mal zwei, ja. Und Herr Müller, das ist eine Routinefrage. Ich muss auch diese Frage stellen. Nehmen Sie Drogen? Ich? Drogen? Nein, nein, das habe ich noch nie gemacht. In meiner Jugend ist mir das zwar mal angeboten worden, aber nee, nee. Da habe ich immer die Finger davon gelassen. Und haben Sie gibt es irgendwelche Erkrankungen in Ihrer Familie? Ja, eigentlich sind alle gesund. Meine Eltern sind natürlich hochbetagt. Also mein Vater ist schon vor vielen Jahren gestorben. Und Woran ist er gestorben? ja, der hatte irgendwie so in den Gallengängen hatte der einen Tumor. Und dann ging es ihm ganz schlecht. Aber der ist ja auch noch sehr alt geworden. Und meine Mutter, ja, die ist jetzt also hochbetagt und die hat vor 5 Jahren so einen künstlichen Darmausgang bekommen. Aber ja, die ist jetzt auch pflegebedürftig und ist im Pflegeheim. Aber die ist ja nun auch schon wirklich fast 100 Jahre alt. Lebt Ihre Mutter noch? Die Mutter lebt noch, aber die ist eben schon sehr, sehr alt, ne? Hm. Die ist schon über 90. Und haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Sie haben gesagt, zwei Kinder haben und sind Ja. gesund. Ja, klar. Ja, die sind ja auch schon längst erwachsen, ne, meine Kinder. Und leben Sie mit Ihrer Familie? Ich Mit lebe Ihrem mit meiner Frau zusammen, ne? ja. Ja, habe ich ja gesagt, ich muss die ein bisschen betreuen. Und leben Sie in einem eigenen Haus oder in einer Wir Wohnung? haben eine Wohnung. Treiben Sie Sport, Herr Müller? Ach, ich jetzt in meinem Alter, nein, nein, ich mache keinen Sport mehr. Früher bin ich mal zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren und ja, dann habe ich auch mal so Fahrradtouren gemacht, aber so richtig viel Sport habe ich nicht gemacht. Als junger Mann habe ich mal Fußball gespielt, aber das ist alles schon lange her. Ja, ich verstehe, Herr Müller. Ja, ich habe alle wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, ich möchte eigentlich nur wissen, was da mit meinem Bein los ist und was man dagegen tun kann. Weil so ist das natürlich schlecht. Ich muss mich ja um meine Frau kümmern. Und wenn das Bein jetzt so wehtut, dann bin ich ja selber nicht gut dran. Und es muss ja irgendwann wieder zugehen. Was kann man denn da machen? Herr Müller, jetzt ist es ist zu früh, etwas zu sagen. Ich habe als Erste haben wir immer drei Schritte, um eine richtige Diagnose zu stellen. Bisher haben wir nur Anamnesegespräche durchgeführt. Ja, ich werde Sie körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen und operative Diagnostik durchführen. Das klingt ja gefährlich. Was machen Sie denn da mit Apparaten? Das ist wie die operative Diagnostik sind nicht ge gefährlich. Ich würde Duplex-Sonografie oder Ja, und farbkodierte Sonografie ja, Ultraschalluntersuchung. und tut das weh? Nein, das ist schmerzfreie Das ist Methode. ja schon mal gut, ja. Und Ja. kriegt man dabei Strahlen ab? Nein, strahlenlos und schmerzfreie Untersuchung. Ja, das klingt ja ganz gut, ja. Und was kann man dann sehen? Man kann ihr die Gefäße beurteilen. Wir können ihre Gefäße beurteilen, ob eine Verschluss oder Verschluss in ihrer Gefäße gibt. Wir können Ja. beurteilen. Okay, aber Verschluss wäre ja doof. Dann müsste man ja bestimmt was operieren, oder? Wir nicht viel sagen. Es hängt ab die Diagnose. Okay, ja. Was bei den Untersuchungen rauskommt, ne? Okay. Gut, dann warte ich jetzt hier im Wartezimmer auf Sie, ja, und dann rufen Sie mich, wenn es weitergeht, ja? Ja. Okay. Haben Kollegen Fragen? Noch Fragen? Bitte fragen Sie ja etwas. Ich möchte noch mal fragen zur Ihrer Sicherheit. Frage Ja. gilt. Wann waren Sie das letzte Mal beim Arzt und welche Laboruntersuchungen hätten Sie? Ja, ich war lange nicht beim Arzt. Ich hole mir immer nur meine Blutdrucktabletten ab. Aber so einmal im Jahr gehe ich eigentlich hin. Und das ist jetzt schon ein bisschen über ein Jahr her, dass ich zum letzten Mal da war. Da ist Blutdruck gemessen und ja, ich habe Blut untersucht, haben die auch und Urin haben sie auch untersucht. Und aber sonst ist da nichts passiert. Blutzucker durchgeführt worden. Das weiß ich nicht, ob das auch mit untersucht worden ist. Ich denke mal, das machen die automatisch mit. Aber jedenfalls nicht irgendwie so eine Spezialblutzuckeruntersuchung, wo man vorher ganz viel trinken muss oder so. Hatten Sie diese Beschwerden anfangen Unfall? Rechte Ach Bein. so, ah, nee, das ist mit einmal von alleine aufgegangen, diese kleine Stelle. Ja, also zumindest habe ich das nicht gemerkt, dass ich mir da wehgetan habe. Und das hat mich auch gewundert. Deswegen habe ich auch gedacht, das heilt bestimmt schnell wieder zu. Aber das dauert jetzt schon so lange. Wie viele Stufen können Sie steigen, bevor Sie stehen bleiben oder Naja, haben? doch, eigentlich bin ich noch relativ fit. Normalerweise laufe ich schon so 2 Etagen ohne Probleme. Dankeschön. Habe eine Frage. Ja. Hat sich Ihr Gewicht in den letzten Monaten geändert oder verändert? Nein. Augenblick, ich muss gerade mal gucken. Nee, nee, nix, nix bekannt. Der wiegt sich auch nicht so oft. Okay. Hat sich Ihr Appetit verändert? Mein Appetit? Nee, der ist immer gut. Ist Ihnen übel? Nein, ich habe nur diese Schmerzen im Bein, wissen Sie, ja. Und diese offene Stelle da. Die Flüssigkeit sieht aus braune aus, ja? So bräunliches Zeug läuft da raus, ja, und es klebt auch so ein bisschen. Hat eine wurden Sie gebissen? Ja, Ach, von Sie einem meinen Insektenstich oder sowas? von einem Hund oder Ach so, ja, nein, keine Verletzung. Zeckenbiss. Ah, nee, auch kein Zeckenbiss, nein. Also nicht an dieser Stelle, nein, gar nicht. Tatsächlich hatte ich diesen Sommer schon irgendwie 4 oder so Zecken, aber alle noch ganz klein, noch nicht angefangen zu saugen. Als das Gespräch anfangen? Ja, okay. Frau Oberersten, hätten Sie Zeit für mich? Ich möchte einen neuen Patienten über einen neuen Patienten berichten. Ja, gerne. Wen haben Sie denn gesehen? Paul Müller ist ein 68-jähriger Patient, 1,74 Meter groß und 83 Kilogramm. Herr Müller stellte sich wegen seit 9 Monaten bestehender in der letzten Zeit wegen seit 9 Monaten bestehender eine offene Wunde im Bereich rechten im Bereich rechten Unterschenkel vor der Patient berichtet von Hautverfärbung im betroffenen Bereich und er klagte über auch Schmerzen. Die Schmerzen würden bei 5 auf einer Schmerzskala liegen. Der Patient berichtete, wie kann man sagen, Was wollen Sie sagen? Flüssigkeit. Dass die Wunde Flüssigkeit absondert. Ja. Ja. Also die Wunde wird größer und tiefer, das beschreibt der Patient. Ja. Sie wird schmerzhafter und seit kurzer Zeit tritt eben Flüssigkeit aus der Wunde aus. Ne? Ja. Und das hat er vorher nicht bemerkt. Die vegetative Anamnese bis auf Verstopfung, Insomnie war die vegetative Anamnese unauffällig. Als Vorerkrankungen ergab sich arterielle Hypertonie. Mittelohrentzündung. Mittelohrentzündung. Zustand nach Thrombose in rechten Bein. Wie lange war das her? Ich hab nicht gefragt, wann war diese Thrombose. aber ich kann fragen bei der Unterricht. Aber jetzt nicht kürzlich, ne? Nein, nicht kürzlich. Mhm. Schon lange. Okay. Okay. Und sie nehmen Supernopril 5 Milligramm eine morgens, eine abends. HCT 25 Milligramm eine morgens. ASS 100 Milligramm eine mittags. Und er reagiere allergisch auf Fisch und die Allergie äußere sich als Dyspnoe und Haut aus Dyspnoe. Hautausschlag. Der Patient sei gegen Covid-19 geimpft und er sei seit 18 Jahren Nichtraucherin. Nichtraucher? Nichtraucher. Und früher Nikotin abusu wurde mit 30 Pekinsier beyaz. Er trinke gelegentlich Bier. Drogen abusu wurde verneint. In der Familienanamnese in der Familienanamnese ergab sich beim Vater der Vater des Patienten habe sei an Kolanguktno Kolangiokarzinom. Ja. Kolangiokarzinom gestorben. Kolangiokarzinom gestorben. Gestorben. Mutter Mutter leide an Darmerkrankung und er habe zwei gesunde Kinder. Er lebe mit seiner Frau in einer Wohnung. Er treibe keinen Sport und er sei Angestellte, er sei Rentner, früher Angestellte in der Verwaltungsamt. Okay. Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf chronische venöse Insuffizienz. Ja, und also die Wunde, wie nennen wir das? Eine offene Stelle am Unterschenkel, wie heißt das? Venös cruris. Ja, genau. Okay. Was wäre differenzialdiagnostisch drin? Äh, als differential diagnosis common common periferik arterielle perfusus krankheit. Ja, das ist also ein arterielles Ulkus ist, ja. Was wäre noch eine Möglichkeit? Dr. Gündis hat nach dem Blutzucker gefragt. Diabetische Wunde. Fußsyndrom, ne? Oder, ja, oder diabetisches Ulkus. Und was wäre schlimmstenfalls noch möglich? Krebs. Ja, dass der irgendwie einen blöden Tumor hat da. Ne? Genau. Gut. Was machen Sie denn jetzt mit den Patienten? Ich werde den Patienten körperlich untersuchen. Ja, worauf achten Sie denn ganz besonders bei der körperlichen Untersuchung? Ich würde gern die Pulse tasten. Ja. An welchem Bein? Im rechten Bein, natürlich. Aber ja, beide. Beide. Okay, ja. Frage, ja, okay. Hm. Und wonach gucken Sie noch? Wärme. Ja, sie Wärme sind, oder Kolorit, ja, genau. Ne? Also Wärme und Kolorit. Und was noch? Schwellung. Ja. Und was, wie bekommen Sie das mit der Schwellung? Was machen Sie zur Definition der Schwellung am einfachsten? Ödeme. Ja, was machen Sie da? Eindrücken. Ja, Sie gucken, ja, ob die Ödeme eindrückbar sind, ja. Und ja, aber um das Ausmaß der Ödeme zu sehen, was machen Sie da noch? Die simpelste aller denkbaren Methoden. Sie brauchen nur ein Zentimetermaß. Ein Maßband. Mit einem Band. Ja, mit einem Maßband. Messen Sie die Umfänge im Seitenvergleich. Ja, wir können rechnen, ja. Ja, ne, dann kann man sehen, wie groß der Unterschied ist. Ja, an den gleichen Stellen, an beiden Beinen, Umfangsmaße nehmen, dann sieht man, wo das Ödem, in welchem Umfang das Ödem besteht. Ne? Okay, gut. Was machen Sie labortechnisch? Die Entzündungsparameter muss überprüft werden. Worauf gucken Sie noch? CRP, BCG und Leukozyten, Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte. Wir müssen überprüfen. Ja, und was müssen wir noch überprüfen? D-Dimer. Genau. D-Dimer, PT, Gerinnungsparameter. Genau. Und was machen Sie außerdem labortechnisch noch? Sonographie. Nee, labortechnisch. Muss noch was anderes. Nicht nur das Blut wird untersucht, sondern was untersuchen Sie auch? Wunde, Kultur, wir können einen Abstrich machen, ne? Ein Wundabstrich und eine und gucken, was für Keime wir da drauf finden. Und worauf achten wir da insbesondere? Wir sind ja im Krankenhaus, ne? Wir sind doch im Krankenhaus. Ja, bei der Biopsie. Nein, nicht bei der Biopsie, sondern beim Abstrich. Beim Abstrich, Sterilität. Ja, eben. Ja, beziehungsweise, was für ein Keim wächst da? Und wie sensibel ist der? Denn wir haben noch das Problem, das ist zwar bei Corona jetzt so ein bisschen unter den Tisch gefallen alles, aber wir haben doch unheimliche Probleme mit den multiresistenten Keimen. Ja. Ja, wir müssen also gucken, ob in dem Wundabstrich ein multiresistenter Staphylococcus aureus sitzt, MRSA. Ja, MRSA. Ja, also müssen wir da einen Abstrich machen und genau genommen, wenn man das vorher nicht gemacht hat und nicht abgefragt hat, muss man eigentlich den Untersuchungsraum hinterher dicht machen und grundreinigen, ne? wenn der Verdacht nicht auszuschließen ist, dass der Patient MRSA hat. Und da der eine pflegebedürftige Ehefrau hat, haben wir ja nochmal wieder ein erhöhtes Risiko. Ne? Gut, also einen Wundabstrich machen wir auf alle Fälle. Gut, und was machen Sie apparativ? Da haben Sie dem Patienten, glaube ich, schon was angekündigt. Was machen Sie? Sonographie untersuchen. Duplex-Sonographie. Duplex-Sonographie, genau. Und, was erwarten Sie? Durchblutung. Sie haben doch gesagt, erste Diagnose venöses Ulcus Corus. Also was erwarten Sie? Ihre erste Erwartung ist doch keine Durchblutungsstörung, sondern eine venöse Insuffizienz. Ja, venös. Also der Rückfluss funktioniert nicht, ne? Und dafür spricht ja auch, dass der sagt, er hat ein geschwollenes Bein und das Bein ist dunkelblau. Ne? Okay, gut. Und wenn sich das jetzt bestätigt, was machen wir dann mit ihm? Sollte sich die Diagnose, Verdachtsdiagnose bestätigen, was machen Sie mit der Wunde? Kriegt er dann ein Pflaster drauf und geht nach Hause? Ja, der Patient muss stationär aufgenommen. Die Wunde muss entsorgt werden. Muss was werden? Entsorgt. Entsorgt? Versorgt. Behandelt werden. Behandelt, ja. Ja, okay. Behandelt oder versorgt werden, ja. Und was macht man auf so eine offene Wunde? Antibiotikatherapie. Ja, wenn wir den Abstrich haben, können wir auch eine Antibiose anfangen, ja. Ja. Und aber was macht man erstmal darauf, dass die Wunde nicht verklebt mit dem Pflaster oder mit dem Verband? Da kommt so ein Salbengitter drauf, ne? So ein Gitter, was die Wunde abdeckt, aber eben nicht verklebt mit der Wunde. Und dann kommen entsprechende Wundauflagen drauf. Da das hier eine nässende Wunde ist, was muss da noch drauf? Wir müssen die Wunde trocknen. Ja, genau. Und was machen wir dafür? Dafür. Wir müssen Saugkompressen haben. Wir müssen Kompressen haben, die die Flüssigkeit aufsaugen. Ne? Also wir machen erst das Gitter drauf, damit es nicht mit der Wunde verklebt. So, und dann kommt eine Saugkompresse drauf, die die Flüssigkeit aufnimmt. Ja? Und danach kommt der Kompressionsverband. Ja, Kompressionsverband. Ne? Okay. Muss durchgeführt werden. Gut. Und soll er den Kompressionsverband nachts abmachen? Wie bitte? Soll er den Kompressionsverband nachts abmachen? Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Denn ist die Wunde ja wieder offen. Also das soll dauerhaft erstmal verbunden sein und auch komprimiert sein. Gut. Ja, und wenn man dann tatsächlich feststellt, dass der da eine venöse Insuffizienz hat und man hat es irgendwann mal mit Glück vielleicht ein bisschen zur Abheilung gebracht und zum Stillstand, dann kann man ja überlegen, ob man diese insuffiziente Vene behandelt, ob man dann eine Sklerotherapie macht oder die Vene eben chirurgisch entfernt, um das Ulkus damit praktisch trocken zu legen. Okay, gut. Ja, dann bin ich gespannt, was rauskommt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Vor allen Dingen bei den Laborwerten. Gucken Sie auf alle Fälle nach dem Abstrich. Ja? Und dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was Sie mit Herrn Müller in den nächsten Tagen anfangen. Okay? Okay. Alles klar, gut. Ich habe, ja, früher habe ich noch nicht diesen Fall gehabt. Ja, ich habe ja auch ein großes Repertoire an Fällen. Ja, gut, aber es kann Ihnen ja passieren, wenn Sie in der Prüfung sind oder auch wenn Sie im echten Leben irgendwo als Arzt sind, kann Ihnen das passieren, dass Ihnen jemand sein Bein hinhält und sagt, gucken Sie mal, ich habe da ein Loch und da läuft Flüssigkeit raus. Ne? Und das Loch habe ich jetzt bereits seit vielen Monaten. Ja, da ist man zwar nicht glücklich, aber es kann passieren. Ja, okay. Ja. Ja,